Was mich auf dieser Welt betrübt, das wird kurze Zeit. Was aber meine Seele liebt, das bleibt in Ewigkeit. Drum fahret mit mir und geht und deine Wollust hin. In Kreuz und Spott kann mir mein Gott erquicken Mut und Sinn. In Kreuz und Spott kann mir mein Gott erquicken Mut und Sinn. Fest dich an dich, O Herr.